Schwarmverhalten, Drohnen, selbstfliegende Flugzeuge und Co. Problembeschreibung. Ich bin mir sicher, dass du schon einmal Vögel oder Fische in einem Schwarm bestaunt hast. Das Faszinierende an den teilweise tausenden sich in Harmonie bewegenden Lebewesen ist, dass niemand und alle zugleich die Verantwortung für den Schwarm als neuen Superorganismus haben. Richtungswechsel werden abrupt und anscheinend ohne Fehler vollzogen. Eine gute Freundin von mir ist die Gründerin einer Drohnenshowfirma. Vielleicht hast du schon einmal live oder im Fernsehen gesehen, wie hunderte kleiner Drohnen 3D-Shows in der Luft vollbringen. Es ist wirklich atemberaubend. Doch das Interessante ist, dass sie derzeit lediglich maximal 500 unterschiedliche Drohnen gleichzeitig koordinieren kann. Vergleicht man das mit den Fähigkeiten von Tieren, tausende Lebewesen gleichzeitig im Einklang zu bringen, so stellt sich die Frage, warum Tiere das können und wir doch deutlich intelligenteren Menschen nicht. Der Grund ist Dezentralität. Bei einem Vogelschwarm ist nicht ein einziger Vogel der Anführer, sondern die Gruppe gibt gemeinsam die Richtung vor und den Takt an. Der Mensch ist aufgrund seiner Führungsfähigkeiten leichter dazu geneigt, zentrale Systeme aufzubauen, um die Gesamtheit von einer einzelnen Position aus zu steuern. Bei den Drohnen sieht es dann zum Beispiel so aus, dass der Flugpfad jeder einzelnen Drohne zentral von einem Server kontrolliert wird. Diese Zentralität ist einfacher zu programmieren, leichter zu verstehen und auch einfacher zu warten. Doch was, wenn der Server ausfällt oder die Rechenkapazität nicht mehr reicht? Diese Limitierungen sind auch der Grund, warum die Firma meiner Kollegin derzeit nur wenige Drohnen gleichzeitig fliegen lassen kann. Überlastet man das System und fällt ein Server während einer Drohnenshow aus, stürzen alle Drohnen auf die Zuschauer darunter. Es gibt per Design keine Redundanz. Würde es keinen zentralen Server geben, sondern würde sich stattdessen jede Drohne, genau wie ein Vogel oder Fisch in einem Schwarm, dezentral arrangieren, könnte in einem Worst Case vielleicht eine Drohne ein Problem haben. Die anderen wären davon aber nicht betroffen. Dieses Problem ist nicht nur bei Drohnen existent, sondern überall, wo zahlreiche Gegenstände eigentlich miteinander kommunizieren müssten, anstatt zentral kontrolliert werden. Wie kann man hier von Mutter Natur also lernen? Die Lösungserklärung. Banal gesagt, verwendet die Natur enorm viele Möglichkeiten zur Redundanz. Sei es das Schwarmverhalten der Tiere oder die DNA als Strang von Basisbausteinen des Lebens. Die Natur stellt jedes Mal sicher, dass alles über zahlreiche Bahnen doppelt und dreifach abgesichert ist, sodass, wenn etwas mal schief geht, Alternativen übernehmen können. Eine Blockchain könnte bei Drohnen und allen anderen in Zukunft dezentral agierenden Objekten eingesetzt werden, um ein solches Notfallsystem zu etablieren. Drohnen sprechen dann untereinander ab, wann sie wo sein müssen. Gegenstände, wie zum Beispiel kleine Nanobots, könnten zu Milliarden ausgesendet werden. Diese kleinen Roboter werden zukünftig in der Medizin verwendet, um aktiv im Körper Krankheiten zu bekämpfen. Um sie zu koordinieren, wird jedoch eher ein dezentrales als zentrales System notwendig sein. Herausforderungen. Diese bestehen in einem solchen System in der Skalierung, einer der Schwächen einer jeden Blockchain. Eventuell kann es also sein, dass eine Hybridlösung aus Zentralisierung und Dezentralisierung gebraucht wird, um die notwendige Geschwindigkeit des Systems bei Millionen oder Milliarden teilnehmender Einheiten zu erlangen. Natürlich müssen auch Technologien wie die Nanotechnologie erst so weit entwickelt werden, dass Blockchain überhaupt zum Einsatz kommen kann. Alternativmöglichkeiten. Die Notwendigkeit einer zumindest teilweisen Dezentralisierung dieser bei Menschen vorkommenden Schwarmsysteme beruht aus meiner Sicht allein auf einer Tatsache. Sobald ein einzelner Fehler bei einem zentralen System vorkommt, wird der Ruf nach mehr Sicherheit und damit nach einer dezentralen Lösung sehr laut. Die große Diskussion wird allerdings sein, welches der dezentralen Systeme sich hier am besten eignet. Das ist aus heutiger Sicht unmöglich vorherzusagen, da es einfach noch zu wenige Anwendungserfahrungen gibt. So muss man sich bei einigen Blockchain-Startups in diesem Bereich fragen, ob sie nicht schon zu früh losgebaddelt sind für eine Welle, die definitiv irgendwann kommen wird. Bis sie doch wirklich da ist, könnte es noch Jahrzehnte dauern. Praxisbeispiele. Die Anwendungsmöglichkeiten in diesem Feld sind enorm. So forschen Firmen mit Drohnen, mit Nanotechnologie und mit vielen anderen Einsatzgebieten daran, die benötigte Redundanz herzustellen. Große Konzerne wie Google sehen sich hier ebenfalls Lösungen an. Wollte man hier ein Blockchain-Startup gründen, so bräuchte man auf jeden Fall Erfahrung in spieltheoretischem Schwarmverhalten, Machine Learning, Kryptographie und Engineering. Eine Subgruppe, welche hier vielleicht als erstes zum Zug kommen wird, ist die der selbstfahrenden Autos. Diese Anwendung besprechen wir als nächstes.